Ja, also die wenigsten Menschen wissen ja überhaupt, dass sie Geister in der Wohnung haben. Dabei sitzen die oft drei, vier Mann hoch auf der Lampen rum, ne? In eine gute Stube, am Korridor, am Klo, ins Schlafzimmer. Also direkt unheimlich ist das mit diesen Geistern. Aber wie gesagt, die Leute, ne, in den Haus, die wissen da nichts von, weil Lampengeister unsichtbar sind. Das heißt, 13 Stück soll es allein in Deutschland geben, die dürfen sich einmal in der Woche, ne, dürfen die sich den Menschen zeigen. Die haben da Sondergenehmigung. Naja, also mir ist das beinahe unangenehm, überhaupt davon zu sprechen, ne, weil sowas doch kein Mensch glauben will. Ne? Aber ehrlich, also ich habe schon eine ganze Zeit lang, ne, habe ich festen Verkehr mit so einem Lampengeist, der bei uns im Wohnzimmer haust. Na, ich war ja selbst erstaunt, ne, wie der eines schönen Tages, nicht, kommt der so auf einmal von der Lampe runtergehüpft, erst am Tisch, dann am Stuhl, und von da aus stellt er sich mir dann vor, ne? August Nepomuk Techtmeier heißt er, das heißt, hieß er damals, ne, wie er noch als Mensch rumlief. Naja, aber ich kann Ihnen sagen, ich bin richtig froh, dass ich den kennengelernt habe, weil das ist wirklich ein angenehmer Mensch, meine Geist natürlich, Entschuldigung. Donnerstags ist sein Tag, ne, da wird er sichtbar und dann gehen wir meistens zusammen im Kino, ne, oben am Stadtgarten. Oh, da hat er viel Spaß dran, nicht? Also da, Kino, das ist für ihn so das Richtige. Übrigens, ein Schwager von ihm, ne, der wohnt auch gar nicht weit von hier in Hattingen. Und zwar in einem großen Kaufhaus sitzt der auf der Lampe rum. Ne? Aber jetzt ist unser Nepomuk, der ist da schon mal ein bisschen ängstlich, dass die vielleicht die Lampe verkaufen können, sagt er, und dann weiß er die Adresse nicht mehr. Naja, und so durch Zufall auf der Straße treffen die sich nicht so leicht. Erkennen sie sich auch oft gar nicht, weil die Geister sowieso ziemlich klein ausfallen. Na gut, ist egal. Also unseren Geist, jedenfalls, der ist noch verhältnismäßig jung, ne? Aus einem 30-jährigen Krieg ist er weg. Und zwar hat er in diese berühmte Schlacht bei Lützen, ne? Da hat er einen vom Kopf gekriegt, dass er davon dann Geist wurde. Ne? Und 300 Jahre ist das jetzt schon her. Aber für die Geister, ne, läuft ja die Zeit viel, viel schneller als für so ein sterblicher Mensch. Zum Beispiel letzte Weihnachten, ne, war der Nepomuk zum Beispiel ganz erstaunt. Sagt er, wieso? Gestern war doch erst Ostern. Da kann man sehen, nicht, wie die Zeit da, also das funktioniert da anders in der Geisterwelt. Naja, eins ist komisch bei ihm. Also, er muss ein Geheimnis haben. Irgendwie aus seinem früheren Leben muss er das mit sich rumschleppen. Wenn er von der Lampe steigt, ne, dann ist er immer erst ganz nervös und ängstlich. Dann sagt er, ist das hier auch kein Bauernhaus? Ne, ist das Erste, was er immer fragt. Oder, bitte, ist hier in der Nähe auch bestimmt keine Jauchegrube? Also ich nehme ja an, ne? Ich meine, man weiß es nicht, aber ich könnte mir denken, dass er da als Mensch vielleicht irgendein schlimmes Erlebnis hatte, nicht? Dass er vielleicht sogar mal in eine Jauche reingetunkt hat. Ja, no, die waren doch damals so grausam im Dreißigjährigen Krieg, ne? Da weiß man doch, was da alles passiert ist. Naja, wie gesagt. Aber sonst, also ist er noch ziemlich jung, ne? Er meint auch, da gäbe es andere, die hätten schon 100.000 Jahre und mehr am Puckel. Ne? Zum Beispiel der Obergeist in Deutschland, ne? Der ist auch gleichzeitig Präsident von der Geistervollversammlung. Ne? Sagt er, der wäre ein Steinzeitmensch. Aber also den wollen sie wohl jetzt ablösen, ne? Weil der Mann, der hat wohl doch nicht so die richtige wie sagt man, Lebensart, nicht Kultur und alles. Das kann man sich ja denken, ne? Aus der Steinzeit noch. Ja, auch dabei sagt unser Nepomuk, also der wäre noch von sich eingenommen, nicht? Und sagt da, er wäre überhaupt ein Künstler und dass er sogar in ein Museum rein müsste, weil er in diese berühmte Höhlen, nicht? Hätte er noch Mennekes an die Wände gemalt. Na, Mann, also der gäb an wie ein Sack Sülze, dieser Obergeist, nicht? Dabei wären die meisten Geister, die wären der Meinung, der soll ja still sein, nicht? Weil der sich heute auf der Lampe bestimmt besser steht als damals in seiner Höhle. Ne? Ach ja, ne? Wenn man so richtig dahinter guckt, ne? Dann also herrscht doch viel Uneinigkeit in die Geisterwelt. Besonders mit die Alten aus der Steinzeit, nicht? Also da ist immer kniest. Und da kann man auch gar nichts machen, ne? Nämlich, wenn einer was dagegen sagt, meinetwegen gegen so einen Neandertaler, ne? Bums, haut der ne gleich mit einem Steinkeil was auf der Nase. Oh, also, der Nepomuk sagt, da war manchmal richtig schwer was los. Naja, ja, hoffentlich bleibt er nur noch länger hier bei uns, ne? Er wollte sich ja schon mal nach Finnland versetzen lassen, ne? Sagt er, da wäre eine Stiefschwester von ihm, sie ist da als Lampengeist, aber ich traue dem Braten nicht so ganz. Ich glaube nämlich, er hat ein Krösken, ne? Mit einer, die sitzt auf ein Nordlicht. Ne? Also ich habe das mal spitz gekriegt und ich nehme an, dass er gern da in der ihre Gegend möchte. Ja, hoffentlich, also wäre natürlich schade, ne? Weil alle 50 Jahre können die ja die Lampe wechseln. Müssen sie vorher einen Antrag stellen. Das geht dann an die Geisterversammlung und die entscheiden das. Jetzt im Herbst, im nächsten, ne, da kommen sie wieder zusammen in Neapel. Da ist doch dieser, na, wie heißt er, dieser feuerspeiende Berg, ne, Vesuv, ne? Und der ist schon lange als Geistersitz anerkannt, weil ja da oben so schön Feuer rauskommt, das ist hell, ne? Gilt als Lampe, ne? Und der Nepomuk sagt, also bald ein Viertel von die ganze Geister, die säßen, hätten ihren Wohnsitz da an diesem Vesuv gelegt, nicht? Ist auch schön warm, nicht? Das hat da viele Vorteile. Auch der sagt, also das wimmelt da so. Das dauerte keine 4, 5 Jahre mehr, dann könnte ein Mensch, zum Beispiel so ein Selbstmörder, der könnte überhaupt nicht mehr in den Krater reinspringen, weil der kommt gar nicht mehr bis oben rauf. So stolpert er schon vorher über diese viele, viele Geister. Naja, aber also ich kann Ihnen sagen, das ist wirklich interessant, wenn man da mal so ein bisschen Einblick erfährt, ne? Auch so von den ganzen Leben im Mittelalter, wenn er davon was erzählt, ne? Also da war ja schwer was los. Sagt er, da saßen die in die Badehäuser, ne? In eine Waschtröge, Männlein und Weiblein, alles durcheinander, ne? In so einem Bottich. Und sagt er, da fanden die überhaupt nichts bei. Das heißt, ich meine, die zwei jedes Mal, ne? Die fanden das schön. Aber die Büttel, ne, die hätten nur geguckt und wären sie so vorbeigegangen, hätten keine Meldung gemacht, nichts. Ne? Da muss man sich mal vorstellen, ich meine, solche Lustbarkeiten, nicht? Das wäre heute überhaupt nicht möglich. Das wäre doch schon alles Zensur bei uns. Ah, nee, also da sieht man, dass wohl das Leben im Mittelalter doch gar nicht so finster war, wie einer wohl annehmen möchte. Ja. Im Übrigen, also es gibt ja drei Arten von Geistern. Ne? Da gibt es Lampengeister, das wäre ungefähr ein Drittel, ne? Und Schornsteingeister und Kirchturmgeister. Das heißt, bei den Kirchturmgeister ist eine Vorbedingung, die müssen natürlich schwindelfrei sein, nicht? Müssten auch ein Attest vorher beibringen, alles, ne? Dass sie so große Höhen auch vertragen. Und sagt der Nepomuk zum Beispiel hier auf der Aloysiuskirche, ne, da säßen wie dieser Feldherr Hannibal, nicht? Der muss wohl mal mit einem Heereszug und mit die ganze Elefanten, nicht? Wäre der über die Alpen gezogen. Und von diesen her, fast die gesamte Nachhut, die säßen alle Mann hoch auf der Aloysiuskirche. Na ja, sicher, kann man sich vorstellen, ne? Die kannten sich, waren gute Kumpels, nicht? Und da sind sie eben so zusammengeblieben. Wären noch ein paar Tibetaner wären auch noch dabei, nicht? Die sind ja auch diese großen hohen Berge gewöhnt. Ja, ach, das ist also kaum zu glauben, manchmal, wer so überall als Geist sitzt, ne? Unserer sagt, da gäbe es eine geheime Liste mit die Geisteradressen. Die käme aber nur einer dran, der Obergeist, nicht? Der hätte dich schön unter Verschluss. Aber er sagt also, es sickert doch wohl schon mal sowas durch, nicht? Wer bei was für Menschen wohnt. Und sagt er zum Beispiel, würde gemunkelt, ich meine, man weiß es ja nicht, ne? Aber würde gesagt, dass Pippin der Kurze, ne, bei de Gaulle auf der Nachttischlampe sitzt. Und de Mona Lisa auf ein Kronleuchter in der Villa Hammerschmidt. Da muss man sich mal vorstellen, wie die dann so über diese ganze Ministerköppe hin und her schaukelt. Ne? Nur so aus Jux und Dollerei. Ja. Ach, sonst durch die moderne Errungenschaften, ne, haben die Geister ja auch ganz schön profitiert. Zum Beispiel vor 70 Jahren noch, ne? Da saßen die bald alle auf Petroleumlampen rum, oben am Glaszylinder. Nee, das war aber manchmal also gar nicht so angenehm, nicht? Da konnten sie sich jeden Tag schön allerwertesten verbrennen. Muss man sich vorstellen, so ein Mensch vielleicht, dass der mal den Docht ein bisschen höher schraubte an der Lampe. Ja, wenn der Geist gerade eingeschlafen war, ne? Macht so ganz gemütlich sein Nickerchen. Mann, da konnte aber schön was, konnte er sich aber ganz schön da verbrennen. Ja, das ist heute schon angenehmer, nicht? Und haben sie auch immer mehr Auswahl, wo sie sich niederlassen wollen. Zum Beispiel hätten die im Augenblick, ne, einen Antrag am Laufen, dass Bildschirme und Zündkerzen, ne, als Geistersitz anerkannt werden. Ja, auch der meint, das käme auch bestimmt durch, ne? Letztes Jahr haben sie Glühwürmchen und Fahrradlampen, haben sie voriges Jahr durchgebracht. Ja, na jetzt morgen, ne, gehe ich mit den Aues Nepomuk Techtmeier wieder los ins Kino. Ne, da läuft übrigens ein Film, Gustav Adolfs Page, nicht? Oh, da ist er schon ganz lange scharf drauf, weil das spielt zu seiner damaligen Zeit im Dreißigjährigen Krieg, ne? Und da will er jetzt mal gucken, ob er da vielleicht so ein paar von seinen alten Kollegen wiedererkennt auf der Leinwand. Oh, da ist er. Also gehen wir da morgen hin, ne? Vorher trinken wir uns gemütlich eine Tasse Kaffee, essen wir ein Stück Kuchen zusammen. Ach, ich freue mich schon drauf. Nee, das ist richtig schön, wenn man mit so einem Lampengeist Freundschaft hat. Ich meine, passen Sie mal auf, gucken Sie doch auch mal. Gucken Sie jetzt mal nach, müssen Sie ganz leise über der Lampe wischen, aufpassen, dass Sie nicht staubig machen. Ne? Vielleicht, dass der sich dann bei Ihnen auch zu erkennen gibt, nicht? Also, dann.